Die Welt ist laut. Aus Katerpoesie von Paul Scheerbart. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Welt ist laut. Die Welt ist laut, und ich bin still. Erloschen sind die Flammen. Ich kann nicht mehr, so wie ich will. Den Rausch muss ich verdammen. Die Welt ist laut. Ich möcht so viel, doch bring ich's nicht zusammen. Ende von Abschnitt 10.